Dialog 4. Variante 1. Geben Sie Kinderrabatt? Nein. Variante 2. Geben Sie Kinderrabatt? Ja. 25% für Kinder von 2 bis 11 Jahren.